Für den Philosophen sind die Gegenstände unserer Welt nicht vorgegeben, sondern erhalten ihre Form erst durch das innere Auge des Menschen, das erkennende Subjekt. Erkenntnis richtet sich nicht nach den Gegenständen, sondern die Gegenstände nach der Form unserer Erkenntnis.